dich gern mindern, dich reduzieren, doch ich weiß nicht, wie das geht. Ich denke nur an dich, an deine Liebe, du bist mein Rot. Doch du hast auch deine Launen, doch ich kann dich nur bestaunen, weil du wunderschön bist. Ich würde dir noch viel mehr sagen, ich würde dich auf Händen tragen. Und ich seh dich nur noch an und ich denke, Mann, oh Mann, halte dich für immer fest, ja, solang dein Netz mich lässt, du bist alles. Du bist alles. Verstehen uns blind, wir sind so vertraut. Wir können so viel reden, so viel lachen, weil wir nun mal eins sind. Ich würde dir noch viel mehr sagen, ich würde dich auf Händen tragen. Ich seh dich nur noch an und ich denke, Mann, oh Mann, halte dich für immer fest, ja, solang dein Netz mich lässt, du bist alles.